5:07. Jetzt gibt's hier das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Pro-palästinensische Gruppen haben an der Goethe-Uni in Frankfurt ein Protestcamp aufgebaut. Etwa 80 Menschen waren bis zum Nachmittag am Campus Westend. Die Versammlung lief friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Die Goethe-Universität hatte zuvor rechtliche Schritte gegen das Camp geprüft und mit einem Eilantrag strengere Auflagen gefordert. Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Raisi steht der Termin für die Trauerfeier fest. Morgen soll die Beisetzung im Nordwesten des Landes stattfinden, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim. Der Präsident, der Außenminister des Landes und 7 weitere Menschen waren gestern bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. FFH-Reporterin Soeta Sowali. Das Unglück dürfte die Islamische Republik in eine politische Krise stürzen. Die Suche nach einem Nachfolger für Raisi dürfte schwierig werden. Es gibt kaum Alternativen. Trotzdem soll es innerhalb von 50 Tagen Neuwahlen geben. Die Kandidaten für das Amt des Präsidenten werden durch den Wächterrat abgesegnet. Der besteht aus einflussreichen Geistlichen und Juristen. Der Präsident braucht also deren Unterstützung. Mächtigster Mann im Land ist aber der oberste Religionsführer Ali Khamenei. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant beantragt. Ein weiterer Haftbefehl erging gegen den Anführer der Terrororganisation Hamas, teilte der Gerichtshof mit. Die Ankläger werfen Netanyahu unter anderem Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazakrieg vor. FFH-Reporterin Mareike Enghusen. Israels Außenminister Israel Katz sprach von einer skandalösen Entscheidung, die einem frontalen Angriff auf die Opfer des Terrorangriffs der Hamas gleicht. Er habe die Einrichtung eines Lagezentrums angeordnet, in dem Spezialisten gegen die Entscheidung kämpfen sollten. Er wolle zudem die Außenminister führender Staaten dazu bewegen, selbst im Falle eines Haftbefehls nicht gegen israelische Regierungsvertreter vorzugehen. Mareike Enghusen, Tel Aviv. 2 leicht und 3 schwer Verletzte bei einem Unfall auf der B252 in Nordhessen. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Autofahrerin beim Auffahren nahe Diemelstadt die Vorfahrt missachtet. Das vorbeifahrende Auto konnte nicht mehr bremsen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Jetzt soll ein Gutachter die Unfallursache ermitteln. Der Belgier Koen Vereeke hat beim Pfingstturnier in Wiesbaden den großen Preis gewonnen. Der 54-Jährige blieb mit seinem Pferd Casanova de la Pomme fehlerfrei und schaffte den Parcours in rund 55 Sekunden. Nicolas Pohl aus Marburg hatte zwar die schnellste Zeit, landete wegen einem Springfehler allerdings auf Rang 3. Silber ging an Anna-Maria Kuhlmann. Und noch kurz zum Fußball. In der Frauen-Bundesliga haben die Eintracht-Damen im letzten Spiel der Saison einen 1:0-Sieg gegen Köln geholt. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Stefan Holler. Hallo, guten Abend, liebe Autofahrer. Ich habe 3 aktuelle Meldungen. Einmal hier die A3 Köln-Frankfurt zwischen Edstein und Niedernhausen. Unfall, bitte hier besonders vorsichtig fahren. Dann die A4 Eisenach-Kirchheim zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck. Aufpassen, hier steht ein brennendes Auto. Bitte auch da besonders vorsichtig vorbeifahren. Die B486 im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist voll gesperrt zwischen Urberach und Eppertshausen in beiden Richtungen. Da gab es einen Unfall mit mehreren Autos. Es muss noch auf den Abschleppdienst gewartet werden. Bitte da das Gebiet möglichst weiträumig umfahren. FFH, das Wetter. Ah, ist heute einfach nur fantastisch, oder? In vielen Ecken scheint jetzt die Abendsonne und es ist richtig angenehm draußen bei sehr gechillten Temperaturen. Wie geht's weiter mit unserem Wetter in den nächsten Tagen? Okay, am Dienstag erstmal wolkig, später gibt's Regen und Gewitter bei 20 bis 25 Grad und auch der Mittwoch nicht mehr so schön, wechselhaft.